Die Spanier haben uns gebeten, hart zuzuschlagen. Ein dreitägiger Bombenangriff durchgeführt an einem einzigen Nachmittag. Genießen Sie Ihren Flug nach Guernica. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. In Niemandsland. Auf 91.4 Contrabanda in Barcelona. Schone deine Nerven, mach mal Pause. Warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Ob du unterwegs bist, ob zu Hause, was immer noch geschieht, du bist dabei. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Oh yeah, schalt dein Radio und gönn dir einen Hunger von der Welt. Schalt dein Radio ein. Oh yeah, schalt dein Radio ein. Und tu, was dir gefällt. Schließ die Augen dazu. Schließ die Augen dazu. Hör wieder mal in Ruhe. Radio. Zeit muss sein. Zeit muss sein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Angst und Kunst ist nichts geblieben, weil auf Anspruch niemand Anspruch stellt. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Tausend Melodien zum Verlieben, Gott verpackt den Duft der weiten Welt. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Oh yeah, schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Oh yeah, schalt dein Radio und ein. Und tu, was dir gefällt. Schließ die Augen dazu. Schließ die Augen dazu. Hör wieder mal in Ruhe. Radio. Schalt dein Radio ein und hör mal in Ruhe Radio. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Hallo, hier beginnt ein neues Niemandsland. Wir senden jetzt von 13 bis 15 Uhr auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Direkt aus dem Herzen einer großen Stadt. Direkt aus dem Herzen des Raval. Aus dem Ateneo in der Calle Reina Amalia. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Montag, der 6. Juni 2022. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Ein Motivationslied, was ich mir geschrieben habe, als alles ein wenig grau um mich herum schien. Das heißt, solange du dich bewegst. Ey, dein Lächeln steht dir so gut. meine Feder. Ich liebe es, wenn du frei bist, keine Angst hast und dich nicht mehr anpasst. Ey, dein Mut macht dich so groß. Du nimmst mir jedes Feder. Ich lieb, dass du erkannt hast, dass es schwer ist, doch das immer nur am Anfang. Das ist für dich, Willi. Es ist schön, dass es dich gibt, schenkt dir ein Spiegel. Auf dem Steg vergiss das nie. Ich mach die Arme für dich auf. Du bist gut, so wie du bist. Es gehen Arme für dich auf. Solange du dich bewegst. Du dich bewegst. Oh, zieh mich zu dir an, zieh mich zu dir an. Zieh mich zu dir ran, zieh mich zu dir ran, zieh mich zu dir ran. Oh, zieh mich zu dir ran, zieh mich zu dir ran, zieh mich zu dir ran. Oh, zieh mich zu dir ran, zieh mich zu dir ran. Hey, der Antrieb steht dir so gut. Du machst deine Fehler. Ich liebe es, wenn du scheiterst, das neu machst und dich dann verrannt hast. Jedes Danke macht dich so groß. Wenn du wegrennst und dich nicht sorgst, ob du jemals ankommst. Das ist für dich, Billy. Es ist schön, dass es dich gibt. Schenk dir einen Spiegel. Auf dem Steg vergisst das nie. Ich mach die Arme für dich auf. Du bist gut, so wie du bist. Historische Schaltkreise ist eine von mir erfundene Form eines Radio-Features. Es beruht auf echten und erfundenen Zitaten, die sich oft scharf gegeneinander bewegen, sich vermischen und übertönen. Die historischen Schaltkreise sind Versuche, sich einem Thema von verschiedenen Seiten anzunähern, es zu umreißen und einzukreisen, um sich seinem Kern zu nähern. Dies geschieht ohne Zensur. Wer darin allerdings eine ideologische Richtung zu erkennen glaubt, mag das tun, doch es gibt keine. Finden wird man aber immer das menschliche Chaos und seine Tragödien. Historische Schaltkreise 15, dritter Teil. Den Menschen helfen mit immer mehr Waffen. Gib ihnen Waffen. Das ist das Gebot des Anstands und der Moral. Gib ihnen Waffen. Das ist das Gebot des Anstands. Der heilige Krieg gegen den Aggressor ist ein Gebot des Anstands und der Moral. Der heimischen Armee die schweren Waffen zu verweigern, wäre ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Nur Schufte und Schurken und moralisch minderwertige Menschen können jetzt noch sagen: Liefert ja keine Waffen! Liefert ja keine Waffen! Ha ha ha ha ha! Also ich würde ihnen ja die Atombombe geben, aber das fällt ja dann auf uns zurück. Ich meine, Putin könnte ja durchknallen und dann eine Atombombe auf Berlin werfen. In einem Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Obwohl sich das seit Jahren herumgesprochen hat, wirkt die Propaganda dennoch sehr effektiv. Krieg und Aufrüstung werden als moralisches Gebot der Stunde gepriesen. Aus allen Lautsprechern erschallen die Lobeshymnen auf die Wohltaten der schweren Waffen. Ein Hoch auf die schweren Waffen! Ein Hoch auf die schweren Waffen! Wir haben den Menschen in Afghanistan geholfen, den Frauen und Witwen und Waisen und Neugeborenen. Jahrelang haben wir am Hindukusch für Demokratie und Menschenrechte und westliche Werte gekämpft. Nebenbei mussten wir ein paar hunderttausend Unmenschen liquidieren. Herr Präsident, die Herren vom Pentagon sind da. Sie haben ein interessantes Angebot zu machen. Ja, so reinkommen. Aber eins sag ich gleich, ich will die Atombombe, ist das klar? Der Feldprediger kommt mit einem Weihrauchschwengel und besprüht die Kanonenrohre der Panzer mit Weihwasser. Panzerhaubitze 2000! Made in Germany! Beste deutsche Wehr 2000! Made in Germany! Beste deutsche Wehrarbeit! Im Namen des Herrn, möge er in seiner unendlichen Gnade unsere Geschosse direkt in die Bunker und Herzen der Feinde lenken. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Hiermit segne ich die Panzerhaubitze 2000. Hiermit segne ich die 50 Flugabwehrkanonenpanzer Gepard. Im Namen des Herrn, im Namen der christlichen Güte und Nächstenliebe, möge sie die Feinde zerschmettern. Gelobt seien die schweren Waffen. Ein Hoch auf die schweren Waffen. Ein Hoch auf die schweren Waffen. Ein Hoch auf die schweren Waffen. Ein Hoch auf die schweren Waffen. Ein Hoch auf die Raketenwerfer. Ein Hoch auf die Raketenwerfer. Ein Hoch auf die Raketenwerfer. Ein Hoch auf die Raketenwerfer. Ein Hoch auf die schweren Waffen. Ein Hoch auf die schweren Waffen. Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Mit humanitärer Hilfe. Aber auch das mit muss Geld, gesagt Geld. Werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich mit verteidigen Geld, kann mit Waffenlieferung. Es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinische Aggression ohne Waffen verteidigen. Das Geld, ist aus der Zeit gefallen. Wir werden sie unterstützen mit Waffenlieferung. Mit Geld. Mit Geld. Ja, weil Russland macht recht. Mit Geld. Das ist nur meine Meinung. Ich lebe hier, mir egal, was in Russland passiert. Aber ich denke mal, Putin ist recht. Er macht richtig. Mit Geld. Wer hat? Mit Geld. Wer hat? Mit Geld. Lob der Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Zweites Kapitel. Ein Lob auf die Waffenlieferungen in Kriegsgebieten. Frau Außenministerin, der ukrainische Botschafter hat gerade die Bestellliste abgegeben. Ja, dann zeigen Sie mal her. Es war ja schon immer ein Grundsatz der grünen Außenpolitik, Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Waffen. 200 Maschinengewehre MG3, 500 Stinger Flugabwehrraketen, 9000 Panzerfäuste, 1000 Panzerabwehr Richtminen, 16 Millionen Schuss Munition für verschiedene Handwaffentypen, 50 Sanitätsunimogs, 80 gepanzerte Geländewagen, 200 Flugabwehrkanonen Panzer Gepard. Und damit fangen wir erstmal an. Damit fangen wir erstmal an. Waffen liefern ist ein Gebot der Moral und des Anstands. Na, ich denke mal, damit kriegen wir erstmal so 30, 40, 50.000 Russen umgenietet. Washington. Die deutsche Außenministerin ist zum Antrittsbesuch in die USA gereist. Vom Weißen Haus aus wird sie mit einem schwarzen Hubschrauber zum geheimen Bunker der NSA geflogen. An einem geheimen Ort. Irgendwo im Mittelwest. Atombombensicher. Voller Staunen blickt die Deutsche sich in dem riesigen Saal um. Der Staatssekretär ist in Begleitung von zwei Herren von der CIA. Dann kommen verschiedene Herren und Damen von der NSA dazu. Man zeigt der deutschen Ministerin eine Weltkarte. Sie ist riesig. Sie hängt auf einer gewaltigen 15 Meter hohen und 30 Meter breiten Wand. Die Kontinente und Meere sind mit zahllosen Lichtpunkten in verschiedenen Farben übersät. Die grünen Lampen sind wir und unsere Verbündeten. Gelb sind die sogenannten neutralen Staaten. Orange sind de facto Freunde, etwa Finnland. Und rot, das sind unsere Feinde. Hier, schauen Sie her, alles Schurkenstaaten. Russland, China, Nordkorea, da, Kuba, Venezuela und dieses ärgerliche Weißrussland. Alles Feinde der Freiheit. Und sie entscheiden jetzt, für oder gegen uns. Es gibt keine Neutralität. Die Frau Ministerin zieht einen Schmollmund, lächelt aber sofort. Deutschland wird für die USA immer ein treuer Verbündeter sein und Seite an Seite mit ihnen für die Freiheit kämpfen, überall auf der Welt. Putin hat etwas geschafft, worauf der Westen absolut stolz sein kann. Putin verkörpert Hitler und Stalin gleichzeitig. In einer Person! Hurra! Hurra! Hurra! Здравствуйте, товарищ! Великой Отечественной войне! Dritter Weltkrieg, na und? Wird in Europa stattfinden, kann von mir aus draufgehen. Umso besser. Ein Scheißkonkurrent weniger auf dem Weltmarkt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir schwächen Europa und Russland und werden auf dieser Art unser dreckiges Fracking. Dritter Weltkrieg, na und? Und nebenbei unsere Munitionsvorräte. Kann von mir aus draufgehen. Das läuft ja bald ab. Dritter Weltkrieg, na und? Wird in Europa stattfinden. Kann von mir aus draufgehen. Schlagt endlich Europa tot. Schlagt Putin tot. Killt ihn. Tötet Putin, tötet Putin, tötet Putin, tötet Putin. Zelensky gleich mit. Zelensky gleich mit. Zelensky gleich mit. Tötet Putin. Und Zelensky gleich mit. Und Zelensky gleich mit. Und Zelensky gleich mit. Und Zelensky gleich mit. Und Zelensky gleich mit. Und Boris Johnson gleich mit. Und Boris Johnson gleich mit. Zelensky gleich mit. Zelensky gleich mit. Kanzler Scholz. Und Biden. Kanzler Scholz. Tötet Scholz. Tötet Scholz. Macron gleich mit. Und Macron gleich mit. Bomben auf das Weiße Haus. Bomben auf das Weiße Haus. Bomben auf den Kreml. Bomben auf den Kreml. Bomben auf die Downing Street, Bomben auf die Downing Street. Bombardiert den Elysée-Palast, bombardiert den Elysée-Palast, bombardiert den Elysée-Palast. Schlacht, Putin tot, killt ihn. Bombardiert das Kanzleramt. Bomben auf das Kanzleramt, bombardiert das Kanzleramt, bombardiert das Kanzleramt. Bombardiert den Elysée-Palast, bombardiert den Elysée-Palast, bombardiert den Elysée-Palast. Bomben auf das Kanzleramt, bombardiert auf das Kanzleramt, bombardiert auf das Kanzleramt. Schlagt endlich die Palästinenser tot. Schlagt die Israelis alle tot. Schlagt die Deutschen tot. Schlagt alle Russen tot. Schlagt alle Ukrainer tot. Schlagt endlich die Palästinenser alle tot. Schlagt die Israelis alle tot. Schlagt die Deutschen tot. Schlagt die Skandinavier. Schlagt alle Russen. Schlagt Afrika. Schlagt alle Ukrainer. Schlagt die Franzosen. Schlagt die Italiener. Schlagt die Italiener tot. Schlagt die Amerika tot. Schlagt die Afrika tot. Australien tot, schlag Amerika tot, schlag die USA tot, schlag Südamerika tot, schlag die Arktis tot, schlag China tot, schlag Afrika tot.

Das Spanien der Putschisten. Ihr werdet siegen, vencer, aber niemals überzeugen, convencer. Der grobe, konservative spanische Katholizismus hat kaum etwas Christliches. Vielmehr handelt es sich dabei um afrikanisch-heidnische imperialistische Militarisierung. Miguel de Unamuno. Die Wurzeln der Wut liegen in der Angst. Autoren, die über den spanischen Bürgerkrieg schreiben, betonen meist den Kontrast zwischen der politischen Geschlossenheit der von Franco geführten Aufständischen und der Zersplitterung und Uneinigkeit der republikanischen Seite, ohne dafür nähere Gründe anzugeben. Zweifellos gab es unter den Befürwortern des Militärputsches ein viel höheres Maß an ideologischer Geschlossenheit. Denn die große Angst, von der alle frankistischen Gruppierungen erfüllt waren und die auch ihrer Wut auf alles Republikanische zugrunde lag, schuf einen äußerst festen politischen und psychologischen Zusammenhalt. Die Uneinigkeit, die nach dem Mai 1937 im republikanischen Spanien herrschte, war jedoch weniger auf ideologische oder politische Differenzen zurückzuführen, als auf die negativen materiellen und psychologischen Folgen der Nicht-Interventionspolitik, auf die militärischen Niederlagen und die sich rapide verschlechternde internationale Position der Republik. Hätten Francos Truppen nicht unaufhaltsam immer weitere Teile des Landes erobert und dank deutscher und italienischer Unterstützung fast jede Schlacht gewonnen, dann hätte es gewiss auch im frankistischen Lager der Kriegszeit viel größere Belastungen und viel stärkeren politischen Druck gegeben. Nicht zuletzt war das demokratische Ethos, dass ungeachtet kriegsbedingter Einschränkungen die Grundlage des politischen Systems der Republik bildete, ursächlich dafür, dass politische Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten im republikanischen Lager deutlicher zutage traten. Das geschlossene Bild, das die noch im Juli 1936 in mehrere Gruppierungen zersplitterte Rechte nach außen hin bot, war zumindest teilweise das Ergebnis diktatorischer Maßnahmen. Das heutige Kapitel von Es lebe der Tod geht nun der Frage nach, wie durch den völligen Umsturz der bestehenden Verhältnisse ein anderes Spanien entstand, und es befasst sich zugleich mit der zunehmend internationalen Dimension des Bürgerkrieges. In der Überschrift zu diesem Kapitel ist von den Putschisten und nicht etwa von den Frankisten die Rede. Diese Wortwahl soll keineswegs den raschen militärischen und politischen Aufstieg des Generals Francisco Franco in Abrede stellen, sondern vielmehr daran erinnern, dass dieser Aufstieg als Prozess und nicht als fait accompli zu betrachten ist. Franco selbst hat, ebenso wie seine nächsten Anhänger, sehr hart an der Konsolidierung und Ausweitung seiner persönlichen Macht gearbeitet. Dazu gehörte später auch die ausgeklügelte Propaganda, die ihn als vom Schicksal gesandt und von der göttlichen Vorsehung zum Herrscher bestimmt darstellte. Gewiss hat auch Franco selbst irgendwann begonnen, an diesen Mythos zu glauben. Doch das ist ja noch lange kein Grund dafür, dass wir uns dieser Auffassung anschließen. Francos durchaus nicht unvermeidlicher Aufstieg wurde durch eine Reihe unvorhergesehener Todesfälle beträchtlich begünstigt, die ihn von seinen gefährlichsten Rivalen befreite, sei es durch Unfälle oder republikanische Exekutionskommandos. Doch Francos größter Vorteil zu Beginn des Krieges war das Kommando über die Afrika-Armee. Hinzu kam, dass Hitler und Mussolini vor allem auf Francos Betreiben hin zugunsten der Putschisten in den Konflikt eingriffen. Aus Sicht der Deutschen und der Italiener war die spanische Rechte eine Ansammlung schlecht koordinierter, alles andere als weitsichtiger, konspirativer Gruppierungen. Sie waren außerdem, zumindest anfänglich, nicht sonderlich beeindruckt von General Mola, dem Anführer der Verschwörung. Denn zum einen bemühte sich Mola kaum um ausländische Unterstützung und zum anderen ließ er entsprechende Anfragen durch Monarchisten vorbringen, die als ineffektive Splittergruppe galten. In Franco hingegen sahen Hitler und Mussolini einen ernstzunehmenden Anführer mit einem strategischen Plan. So kam es, dass sich Franco schon bald einen Namen machte. Noch am Tag des Militärputsches wurde er in der britischen Presse lediglich als Bruder des weit berühmteren Fliegers Ramon Franco erwähnt. Doch kaum eine Woche später wurden die Putschisten in London und Rom bereits als Francos Truppen, i Francisti, bezeichnet. Franco hatte zweifellos einige bedeutende Trümpfe in der Hand. Er arbeitete aber auch hart daran, diese Vorteile optimal zu nutzen. Bereits unmittelbar nach dem Staatsstreich richtete er ein eigenes Pressebüro ein. Eine Entscheidung, die nicht nur von seinem Ehrgeiz, sondern auch von seinem Selbstvertrauen kündet. Dank dieses Pressebüros konnte Franco aus der in Kapitel 3 bereits erwähnten Befreiung der Festung Toledo Ende September 1936 den größtmöglichen propagandistischen Nutzen und politischen Vorteil für sich ziehen. Unmittelbar nach seinem siegreichen Feldzug im Süden des Landes übernahm Franco bereits den Posten des obersten militärischen und politischen Befehlshabers der Rebellentruppen. Durch Vermittlung anderer Generäle, die Kontakte zu den Monarchisten und faschistischen Phalangisten hatten, gelang es ihm, beide Gruppierungen davon zu überzeugen, dass er sich für die Durchsetzung ihrer Ziele einsetzen werde. Gerade die Tatsache, dass Franco sich mit keiner bestimmten politischen Organisation identifizierte, machte ihn für die zivile wie die militärische Rechte gleichermaßen interessant. Nur einer der Mitverschwörer, nämlich General Miguel Cabanellas, widersetzte sich am 21. September während eines Zusammentreffens der Militärjunta in Salamanca der Ernennung Francos zum Regierungschef. Cabanellas, das nominelle Oberhaupt der Junta, ebenfalls Afrikanista und früher sogar Francos Vorgesetzter, erklärte prophetisch, wenn man Franco Spanien übergebe, werde dieser glauben, das ganze Land gehöre ihm, und wenn man ihm uneingeschränkte Befugnisse einräume, werde er diese Macht nie wieder aufgeben. Obwohl Franco selbst keinen dezidiert politischen Standpunkt vertrat, sein diffuser Monarchismus wurde im Offizierskorps mehrheitlich geteilt, zeigte sich sehr rasch, dass er in einem elementaren Sinne durchaus politische Ziele verfolgte. Wie bereits im zweiten Kapitel erwähnt, war sein militärisches Vorgehen von vornherein der Idee verpflichtet, Spanien zu retten bzw. innerhalb der spanischen Grenzen ein ganz bestimmtes Gesellschaftssystem zu erhalten. Dabei waren Francos Selbstverständnis und Weltsicht ganz entscheidend durch seine Erfahrungen in den nordafrikanischen Kolonialkriegen geprägt. Sein unerschütterliches Selbstvertrauen, aber auch seine Starrköpfigkeit, ob in militärischen oder in politischen Fragen, beruhten gewiss nicht zuletzt auf der Zähigkeit des Afrikanista-Offiziers, der unbeirrt seine Stellung hält. Cabanellas war im Übrigen nicht der Einzige, der dies bemerkte. Ein hoher republikanischer Offizier, ebenfalls ehemaliger Afrikanista, hat später berichtet, »Man sagt uns, komm mit so und so vielen Männern, beziehe diese oder jene Stellung und rühre dich nicht vom Fleck, bis du entsprechende Befehle erhältst. Franco hat die Stellung der Nation bezogen und, da er keinen Vorgesetzten hat, wird er sich nicht vom Fleck rühren.« In seinen Überzeugungen unerschütterlich zweifelte Franco nicht im geringsten daran, dass er das Recht hatte, Terrormaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung zu ergreifen. Deshalb gestattete er Flächenbombardements, die große und kleinere Städte verwüsteten. Spanien war das erste europäische Land, das unter diesen Auswüchsen moderner Kriegsführung zu leiden hatte. Möglich wurden die Fliegerangriffe dank der Unterstützung, die Franco von den deutschen und den italienischen Faschisten erhielt. Ohne seine ausdrückliche Zustimmung wären sie jedoch undenkbar gewesen. Zuerst waren Madrid und Durango betroffen, dann folgte Guernica, das symbolische Zentrum des baskischen Nationalgefühls, das über kein einziges Flugabwehrgeschütz verfügte und am 26. April 1937 in einem dreistündigen Flächenbombardement von der deutschen Legion Condor und der italienischen Aviazione Legionaria in Schutt und Asche gelegt wurde. Dabei war das strategische Hauptziel des Angriffs nicht etwa ein militärisches, sondern die völlige Demoralisierung der Bevölkerung. Die Zerstörung der Stadt Guernica hatte vor allem das Ziel, den baskischen Widerstand zu brechen, und das ist in gewisser Hinsicht tatsächlich gelungen. Etwa 15.000 Kinder wurden vor den Bombenangriffen evakuiert. Sie wurden an verschiedenen Orten in Sicherheit gebracht, auch in Großbritannien, das durch historische und durch Handelsbeziehungen mit dem Baskenland verbunden war. 5.000 Kinder fanden in Belgien Aufnahme, weitere 3.000 in der Sowjetunion. Was nur als Übergangslösung gedacht war, entwickelte sich für viele jedoch zur lebenslangen Odyssee.

Jo, wer jetzt keine Angst bekommen hat, da weiß ich nicht. Angst vorm schwarzen Mann, Rammstein von ihrem neuen Album Zeit, vor 14 Tagen im Niemandsland besprochen. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts jetzt ein Audio aus Le Monde Diplomatique zum Thema Krieg und Demokratie. Krieg und Demokratie. Ein Edito von Serge Alimi. Mit Hinweis auf einen inneren Feind kann ein umstrittener Machthaber seine politischen Rivalen als Staatsfeinde, Aufrührer und Agenten des Auslands brandmarken. Er kann aber auch auf einen äußeren Feind verweisen, um als Garant der höheren Interessen der Nation zu possieren. Das verschafft ihm Autorität. So erklären viele im Westen das rabiate Vorgehen Wladimir Putins gegen seine inneren Gegner, wie auch seine Forderung nach Sicherheitsgarantien seitens der USA, von der Putin wohl weiß, dass sie ganz sicher abgelehnt wird. Sucht man allerdings einen Präsidenten, der Interesse daran haben könnte, seiner Unbeliebtheit mit militärischem Muskelspiel entgegenzuwirken, so bietet sich Joseph Biden nicht weniger an als ein russischer Kollege. Eine demokratische Ukraine wäre eine strategische Gefahr für Putins repressiven Staat, erläutert das Wall Street Journal. Denn sie könnte die pro-demokratischen Kräfte in Russland ermutigen. Der Wind der Freiheit aus der verarmten, korrupten Ukraine, wo die beiden wichtigsten Oppositionspolitiker juristisch verfolgt werden, soll dem Kreml Angst machen. Wer soll das glauben? Die militärische Unterstützung der Türkei, die Kiew genießt, verdankt die Regierung Selenskyj ja keineswegs ihrem Einsatz für die bürgerlichen Freiheiten. Und in den USA sind die großen Sprüche über die Gefährdung der Demokratie, die militärische Eskalation und der Geldsegen für das Pentagon das beste Mittel, um die republikanischen und demokratischen Abgeordneten zusammenzuschweißen, die sich ansonsten in einer Art Bürgerkrieg gegenüberstehen. Um den Frieden im Ausland zu sichern, muss Präsident Biden etwas für den häuslichen Frieden tun, rät das Wall Street Journal. Der Widerstand gegen Russland vereint progressive und konservative Senatoren. Kurzum, der Konflikt mit Moskau soll den in Washington wütenden Hass ein wenig mildern. Donald Trumps erratische Präsidentschaft, seine Amtsenthebungsverfahren vor dem Kongress, die Latrinenparolen über das angebliche Russiagate, der Sturm auf das Kapitol und der behauptete Wahlbetrug, all das untergräbt den Anspruch, dem Rest der Welt Lektionen in Sachen Demokratie zu erteilen. Francis Fukuyama verweist in seiner Erklärung dafür, dass seine 1989 formulierte Voraussage über das Ende der Geschichte nicht eingetreten ist, auf zwei Faktoren, die er unterschätzt habe. Einer davon sei die Möglichkeit eines politischen Zerfalls der fortgeschrittenen Demokratien. Und er fügt hinzu, die Abschreckungsfähigkeit des Westens werde durch die innere Spaltung der USA entscheidend geschwächt. Es ist nur wenige Monate her, dass Washington die Beendigung des Afghanistan-Abenteuers über die Köpfe der Europäer hinweg verkündet und Frankreich mit dem Ausschluss aus dem pazifischen Bündnis vor den Kopf gestoßen hat. Da bietet die Ukraine-Krise der US-Regierung eine schöne Gelegenheit, ihre Verbündeten zur Ordnung zu rufen und die Reihen auf dem alten Kontinent zu schließen. Ich möchte noch ein Lied spielen. Alles zu seiner Zeit heißt der Song. Es ist ein Song über Hoffnung, eigentlich ein Love-Song. Aber ich möchte jemand ganz Besonderes auf die Bühne bitten. Ich habe meine Wohnung geräumt, bin nebenan ins Studio gezogen, um meine Familie aufzunehmen. Und eine Mutti ist quasi mit beiden Söhnen bei uns zu Hause. Und wir kriegen das auf jeden Fall tagtäglich mit. Und wir denken jeden Tag an ihren Mann, der jetzt quasi in der Ukraine ist, und kriegen die Situation mit. Das ist so strange alles, weil ich wollte mit den Kids einen Film gucken, habe gesagt, habt ihr Bock auf den? Nee, den haben wir im Januar noch im Kino geguckt. Also so ganz alltägliche Sachen. Und sie hat gesagt, ich kann nicht rumsitzen, ich möchte herkommen. Sie spricht kein Deutsch, kein Englisch. Sie möchte ein Volkslied singen aus der Ukraine, und sie wollte mitkommen. Und sie ist Grundschullehrerin, macht ein bisschen Musik und singt mit mir gemeinsam diesen Song. Und ich bitte um einen ganz kräftigen Applaus für Katharina, bitteschön. Thank you. jedem Lied sein Wort, jedem Denker sein Problem, jedem Dieb seine Chance zu stehlen. Sonne fällt und Sonne steigt, alles zu seiner Zeit. Jedem Wolf sein vollen Mund und jedem Rebell seine Rebellion. Jedem Winter sein Tag in Weiß, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreib ich eins. Ich glaub für dich. Jedem Clown sein Platz zum Wein, jedem Egoisten seine Chance zu teilen, jedem Schicksalsschlag sein Silberstreif, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins. Ich glaub für dich, Ukraine. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Und hier sind wir mit den gemischten Meldungen und den Katastrophen für das heutige Niemandsland. für die Wochen vom 23. Mai bis zum 6. Juni 2022. Beginnen wir mit einer Meldung über die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland, was die Flüchtlinge betrifft. Zehntausende Menschen haben Geflüchtete aus der Ukraine bei sich zu Hause untergebracht. Manche bereits seit vielen Wochen. Eine Bilanz. Veröffentlicht im Spiegel in der Nummer 21 vom 21.05.2022. Es gibt eine Wohnungsbörse, die heißt Unterkunft Ukraine. Nach eigenen Angaben hat die Plattform 360.000 Betten in 150 Städten gelistet. 32.000 Geflüchtete sollen über diesem Weg schon eine Unterkunft gefunden haben. Auch andere Anbieter haben seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Vermittlungen für Privatunterkünfte aufgebaut, um den Schutzsuchenden ein Leben in Massenunterkünften zu ersparen. Auf diese Weise haben Ehrenamtliche dem Staat einen gewaltigen Teil der Arbeit abgenommen und viel Chaos verhindert. In Bayern etwa sind nach Schätzungen des dortigen Innenministeriums 2/3 der Ukrainerinnen und Ukrainer bei Privatleuten untergekommen. Viele von ihnen bei Verwandten oder Bekannten, ein beachtlicher Teil aber auch über die neu entstandenen Wohnungsbörsen. Nach fast 3 Monaten haben die Plattformbetreiber, aber auch viele der ehrenamtlichen Gastgeber, genug Erfahrungen gesammelt, um eine erste Bilanz ziehen zu können. Wie gut funktioniert die Solidaritätsaktion? Und wie hätte das Konzept auch in anderen Krisensituationen Aussicht auf Erfolg? Etwa wenn es wie 2015 um die Unterbringung von Syrern, Afghanen oder Irakern ginge, viele sind da skeptisch. In Bayern vermittelt der Verein Münchner Freiwillige, eine Gruppe, die sich seit 2015 in der Flüchtlingsarbeit engagiert, Privatzimmer und Wohnungen an Geflüchtete aus der Ukraine. Meldeten sich im März noch hunderte Schutzsuchende pro Tag, sind es derzeit nur noch rund 50. Das Angebot an Zimmern geht zurück, sagt Vereinsvorsitzende Petra Mühling. Es gebe erste Ermüdungserscheinungen. Wer am Anfang Geflüchtete aufgenommen hat, der braucht jetzt vielleicht wieder ein bisschen Abstand. Ähnlich sehe es mit einigen Freiwilligen aus, die die Unterkunftsbörsen am Laufen halten. Die vermitteln nun eher dauerhafte Bleiben. Wohnungen, die Kooperationspartner wie die Kirchen oder große Immobilienbesitzer zur Verfügung stellen oder an den Verein vermieten. Ukrainische Familien wünschen sich teilweise mehr Privatheit und mehr Platz. Dabei habe die Anbindung an private Helfer immer noch große Vorteile, sagt Mühling. Die Gastgeberinnen und Gastgeber helfen häufig bei der Registrierung und bei Behördengängen. Man kocht manchmal gemeinsam. In Familien spielen die Kinder ohne Berührungsängste miteinander. Das ist großartig und hilfreich für die Startchancen nach der Ankunft. Trotzdem müssen sich die Behörden darauf einstellen, dass viele Schutzsuchende auf unbestimmte Zeit bleiben wollen und der Staat wieder stärker in die Pflicht gerät. Laut der Regierung von Oberbayern ist die Ablösung von kurzfristigen Übergangsmaßnahmen durch längerfristige Wohnlösungen für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung. Die Stadt München baut an der Messe eine Zeltstadt mit Unterkünften für Neuankömmlinge, die vorübergehend etwa 2300 Betten bieten soll. Insgesamt will die Stadt für die kommenden Monate ca. 3000 Plätze vorhalten. Die meisten Menschen, die in München ankommen, werden nun direkt in die Landeskreise verlegt, um die Landeshauptstadt zu entlasten. Eine Taskforce der Stadt München sucht nach geeigneten Liegenschaften für Dauerunterkünfte. Als Lehre aus 2015 will man vermeiden, unter Druck an windige Geschäftemacher zu geraten. Doch die Kommunen wissen immer noch nicht, mit welchen Zahlen sie dauerhaft rechnen können. Sie wissen auch nicht, wie viele Menschen schon hier sind. Vor allem Privatuntergebrachte sind nicht vollständig erfasst. Sie sind dazu auch noch nicht verpflichtet. Manche kehren schon wieder in die nicht so stark zerstörten Teile ihres Heimatlandes zurück. Auch sie tauchen in keiner Statistik auf. Die bleiben, möchten vorwiegend in den Städten wohnen. Sie suchen dort Anschluss an die ukrainische Gemeinde. Der Haken: für viele Geflüchtete sind die Chancen schlecht, eine bezahlbare Mietwohnung zu finden. Sie konkurrieren auf der Suche mit Hartz-IV-Empfängern und anerkannten Asylbewerbern. Die Zahl der Sozialwohnungen ist in Deutschland von 2006 bis 2020 von 2,1 auf 1,1 Millionen gesunken. Schon allein deshalb spreche viel dafür, die privaten Wohnungsbörsen aufrechtzuerhalten. Deren Betreiber sehen sich aber mit einem großen Problem konfrontiert. Es ist eine enorme Herausforderung, Gastgeber und Gäste so zusammenzubringen, dass es passt. Die meisten Ehrenamtlichen haben genaue Vorstellungen davon, wem sie die Türen zu ihrem Privatleben öffnen wollen. Die Idealvorstellung ist meist eine ukrainische Akademikerin, möglicherweise noch mit kleinen Kindern. In München aber kamen auch viele Roma aus der Ukraine an, viele von ihnen eher arm und wenig gebildet. Eine Klientel, die nur schwer an Privatunterkünfte vermittelt werden kann, vor allem, wenn es sich um große Familien handelt. Die meisten von ihnen leben nun in der Sammelunterkunft an der Münchner Messe. Während die einen Flüchtlingen helfen, versuchen die anderen, in anderen Teilen Europas die Sau rauszulassen. Zum Beispiel Partytouristen. Auf Mallorca. Mallorca, unsere Insel. Eskalierender Partytourismus ist auf Mallorca bereits seit langem ein Problem. Nun hat eine deutsche Reisegruppe in der Inselhauptstadt Palma aber offenbar besonders über die Stränge geschlagen. Einzelne Mitglieder haben sich womöglich der Brandstiftung schuldig gemacht. Die insgesamt 13 deutschen Urlauber waren bereits am vergangenen Freitag in ihrem Hotel festgenommen worden, nachdem sich direkt neben ihrer Herberge ein schwerer Brand ereignet hatte. Die Touristen, nach Angaben der Mallorca-Zeitung, Mitglieder eines Kegelvereins aus dem Raum Münster, hatten offenbar auf ihren Balkonen gefeiert. Der Brand entstand demnach mutmaßlich durch von Gruppenmitgliedern auf das Terrassendach eines Restaurants geworfene Zigaretten. Offenbar wurde auch Alkohol auf das Dach geschüttet. Der zuständige Ermittlungsrichter in Palma hatte am Samstag für die Touristen Untersuchungshaft ohne Anrecht auf Kaution angeordnet. Die Beschuldigten sollen bei ihrem Verhör durch den Richter von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, die Aussage zu verweigern. Der Richter gehe von gemeinsamer Verantwortung aus, schrieb unter anderem die Zeitung Diario de Mallorca. Angaben zur Herkunft der deutschen Touristen machte die Polizei in Palma zunächst nicht. Nun drohen den mutmaßlichen Brandstiftern längere Haftstrafen. Wenn sie angeklagt und der fahrlässigen Brandstiftung für schuldig befunden werden, können die Urlauber auf der spanischen Mittelmeerinsel zu einem Freiheitsentzug zwischen 1 und 3 Jahren verurteilt werden, wie spanische Anwälte am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilten. Die Deutschen sind laut Medienberichten überwiegend zwischen 24 und 29 Jahre alt. És primavera, no només a Contrabanda FM, sinó també a Niemandsland. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Thema Hochrüstung, Krieg in Europa. Die G7 beschließen weitere Hilfszahlungen an die Ukraine. Königswinter. Die G7-Staaten lassen der Ukraine Hilfszahlungen in Höhe von 9,5 Milliarden US-Dollar, das sind 8,9 Milliarden Euro, zukommen. Darauf einigten sich die Finanzminister der 7 Industriestaaten am Freitag auf dem Petersberg bei Bonn. Seit Jahresbeginn hätte die Ukraine laut Abschlusserklärung des Ministertreffens insgesamt 19,8 Milliarden US-Dollar erhalten. Die USA haben zugesagt, 7,5 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Die BRD ist mit rund 1 Milliarde Euro an den Zahlungen beteiligt. Die EU habe dem Land bereits im Rahmen des Hilfsprogramms für die ukrainische Wirtschaft 600 Millionen Euro ausgezahlt, schrieb der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal am Freitag auf Twitter. Nach Angaben aus dem Bundesfinanzministerium hat die Ukraine für 3 Monate um Hilfen von je rund 5 Milliarden Euro gebeten. Naja, nach so viel Hilfe lecken andere Staaten sich die Finger. Aber das Geld ist noch nicht alles, wie Scholz gesagt hat. Geld und Waffen, Geld und Waffen. Die Ukraine hält im Juli die ersten 15 Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ Gepard aus Beständen des Rüstungsunternehmens Krauss-Maffei Wegmann. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs von Verteidigungsministerin Christine Lamprecht von der SPD mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Oleksiy Reznikov am Freitag, wie die Nachrichtenagentur dpa laut Bericht vom Freitag erfuhr. Zu dem Paket gehört demnach auch Ausbildungsunterstützung durch die Bundeswehr, die Bereitstellung von knapp 60.000 Schuss Munition sowie eine Lieferung von weiteren 15 Panzern noch im Sommer. Auf der anderen Seite fehlt das Geld überall. Hamburg. In Hamburg sind seit November vergangenen Jahres 32 obdach- und wohnungslose Menschen in der Öffentlichkeit oder in einer Klinik verstorben. Das ergab eine Anfrage der Fraktion von Die Linke in der hamburgischen Bürgerschaft, wie diese am Freitag mitteilte. Die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Stefanie Rose, sagte, das jetzige Hilfssystem der Hansestadt wirke stigmatisierend. Es brauche mehr Einzelzimmer in dezentralen Unterkünften, insbesondere für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Pflegebedarf. Bleiben wir beim Thema Krieg. Immer mehr Soldaten und Männer müssen an die Front. Nachdem Selenskyj ja schon vor Monaten alle Männer zum Wehrdienst verpflichtet hat, alle Männer zwischen 16 und 60, beginnen nun auch die Russen, ihre Männer ranzuziehen. Die russische Staatsduma erwägt eine Heraufsetzung der Altersbegrenzung von Soldaten auf über 40 Jahre. Zudem sollen sich Ausländer auch im Alter von über 30 Jahren künftig zum Militärdienst melden können, wie aus einem Entwurf für das Parlament auf dessen Internetseite hervorgeht. Damit würde das Militär ältere, professionelle Personen rekrutieren können, heißt es zur Begründung. Bislang dürfen sich Russen im Alter von 18 bis 40 und Ausländer von 18 bis 30 Jahren für das Militär melden. Nach der Einnahme von Mariupol sieht die militärische Situation im Ukraine-Krieg mittlerweile so aus. Kiew hat nach wochenlangen Kämpfen die Verteidigung der Hafenstadt Mariupol gegen die russischen Truppen aufgegeben. Die ukrainischen Truppen hätten die Anordnung erhalten, die Verteidigung der Stadt einzustellen, sagte der Kommandeur des faschistischen Azov-Regiments, Denis Prokopenko. Denis Prokopenko, dessen Kämpfer sich zuletzt im Industriekomplex Azovstal verschanzt hatten am Freitag vergangener Woche. Es werde nun daran gearbeitet, die getöteten Soldaten aus dem Stahlwerk zu bringen. Alle Verletzten seien evakuiert worden und nur die getöteten Helden seien geblieben. Nach russischen Angaben kamen bis Freitag 1908 ukrainische Kämpfer aus dem Werk und wurden gefangen genommen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu verkündete derweil: Die Befreiung der Volksrepublik Lugansk ist fast abgeschlossen. Inzwischen würden nur noch die durch einen Fluss getrennten Städte Severodonetsk und Lysychansk von der Ukraine kontrolliert. Beide Orte wurden von der russischen Armee eingekreist. Als Antwort auf die Ausweitung der NATO erklärte Shoigu, dass Russland im Westen des Landes 12 neue Militärstützpunkte errichten werde. Der Verteidigungsminister prangerte die Zunahme der militaristischen Bedrohungen an den russischen Grenzen durch die USA und die NATO an. In dieser Woche hatten Finnland und Schweden ihren Beitritt zum westlichen Kriegsbündnis beantragt. US-Außenminister Antony Blinken hatte zuvor am Donnerstag Ortszeit vor dem UN-Sicherheitsrat in New York von Russland gefordert, die Blockade der ukrainischen Häfen zu beenden, damit Lebensmittel ausgeführt werden könnten. Ein hochrangiger Beamter in Moskau wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die Russen seien keine Idioten und würden keine Lebensmittel exportieren, solange gegen sie strenge Sanktionen verhängt seien. Zudem betont die russische Seite immer wieder, dass Einheiten der ukrainischen Marine an der Küste, in Hafengebieten und Hoheitsgewässern Minen gelegt hätten und ausländische Schiffe blockierten. Zum Thema Ukraine gibt es einen interessanten Artikel von Susanne Witt-Stahl in der Tageszeitung Junge Welt. Der Artikel heißt: Wir haben Spaß am Töten. Faschisten in der Ukraine, Staat im Staate und NATO-Killer-Elite. Die Regierung in Kiew und ihre westlichen Partner leugnen beharrlich die Gefahr, die von militanten Rechten ausgeht, zunehmend aggressiv seit der Eskalation des Krieges gegen Russland. Doch eine bittere Wahrheit, über die sich sogar Denkfabriken in der EU und in den USA vor wenigen Jahren noch sehr besorgt geäußert haben, lässt sich im gegenwärtigen Ausnahmezustand immer schwerer verbergen. Der Ultranationalismus der Banderisten und anderer Faschisten, die einst Hitlerdeutschland dienten, ist längst zu einem festen Bestandteil der Staatsideologie der Ukraine geworden. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemandsland. Frau Wittstahl schreibt Folgendes. Unter Hochdruck wird das Narrativ der Ukraine als blühende liberale Demokratie ausgebaut. Spätestens seit Beginn des russischen Einmarschs sind westliche Medien, Stiftungen, Politiker und Parteien intensiv und erfolgreich bemüht, Bilder, Zeugenaussagen und andere Belege für die Gewalttaten nationalistischer und faschistischer Kräfte aus ihrer Berichterstattung und anderen Veröffentlichungen herauszuhalten. Kaum ein Wort über die brutalen Morde, Entführungen und Folterungen von Oppositionellen, die Menschenjagden auf Moskals, Roma und andere ethnische Minderheiten, die Überfälle des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU gemeinsam mit Nazis des rechten Sektors und des berüchtigten Azov-Regiments auf Bolschewiken und linke Journalisten. Stattdessen nur hochgradig emotionalisierendes Storytelling über den heroischen Verteidigungskampf eines gestern von der Sowjetunion und heute von Putin unterdrückten Volkes, angeführt von einem aufopferungsvollen Präsidenten, einem Steuerbetrüger, dessen Offshore-Firmen in eine Geldwaschaffäre verwickelt sind. Eine Tatsache, von der westliche Qualitätsmedien ebenfalls nichts mehr wissen wollen. Diese von den strahlenden Siegern des Propagandakriegs gegen Russland ventilierten alternativen Fakten über die Ukraine werden jedoch immer wieder von einer schaurigen Realität erschüttert. Die rot-schwarze Flagge der Banderisten, benannt nach dem Gründer der für Massenmorde an Juden verantwortlichen faschistischen Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, Stepan Bandera, etwa bei Trauerzeremonien für gefallene Militärs, lässt sich schwer übersehen. Das gleiche gilt für das blau-gelbe Wappen mit Schwert der Melnikisten, benannt nach dem OUN-Gründer Andriy Melnik. Auf den Uniformen, Helmen und Bannern ukrainischer Soldaten, längst nicht nur der explizit rechten Einheiten, prangen die schwarze Sonne, spirituelles Symbol der Waffen-SS, die Wolfsangel, einst von der SA-Standarte Feldherrenhalle und der 2. SS-Panzerdivision das Reich, als Zeichen ihrer Wehrhaftigkeit ausgewählt und andere Nazi-Insignien. Selbst einige SBU-Beamte tragen Abzeichen mit dem Namen der Waffen-SS-Division Galizien, die 1943 in Lemberg gegründet wurde und eine der ukrainischen Einheiten war, die für Hitler-Deutschland die Drecksarbeit erledigte. Vernichtung von Partisanen, Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung, etwa in Pitkamin und Polikrowy. Wer den ganzen Artikel lesen möchte, ist veröffentlicht in der Jungen Welt in der Ausgabe vom 21.05.2022 unter jungewelt.de. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. In einem Interview, das der frühere linke Politiker und SPD-Politiker Oskar Lafontaine der Tageszeitung Junge Welt gibt, sagte er Folgendes zu folgenden Themen. Wie würden Sie es einem unbedarften Wähler erklären, dass die Bundesregierung Politik gegen deutsche Interessen macht? Antwort Lafontaine: Entscheidend ist der Eintritt der Grünen in die Regierung. Seit dem Jugoslawienkrieg und der Rolle des damaligen Außenministers Joschka Fischer war erkennbar, dass die Grünen der verlängerte Arm der USA im Bundestag sind. Sie unterstützen jede US-Entscheidung, wenn es um Kriege geht. Sie nennen sich Menschenrechtspartei, kennen aber nur die Verletzung von Menschenrechten durch Russland oder China. Dass die USA infolge ihrer Kriege für die meisten Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, sehen die einäugigen Grünen nicht. Eine üble Rolle spielt dabei übrigens auch die Presse, die ebenso blind gegenüber den Kriegsverbrechen der USA ist und sich für die Kriegshetze einspannen lässt. Die Bundesregierung verkündet in Person von Wirtschaftsminister Robert Habeck, ebenfalls Grünen-Politiker, relativ freimütig, wir alle würden künftig an Wohlstand verlieren. Teurer werdende Energie oder Lebensmittel sei nun mal der Preis, den wir zahlen müssen, um den Krieg zu finanzieren bzw. zu stoppen. Wer bezahlt für die Politik der Regierung? Antwort Lafontaine: Habeck oder Baerböck können nur so auftreten, weil die Grünen die Partei der Besserverdienenden geworden sind. Wüssten sie noch um die Lebensbedingungen derjenigen, die geringe Einkommen haben, dann würden sie nicht so dumm daherreden. Letztendlich sind es diese Menschen, die die Zeche für die grüne Preistreiberei bezahlen werden. Längerfristig gehen Arbeitsplätze verloren. Der Bezug von preiswerter Energie aus Russland war ein großer Standortvorteil für die deutsche Wirtschaft. der wird jetzt auf Betreiben der Grünen ruiniert und die deutsche Wirtschaft leistet zu wenig Widerstand dagegen. Sie hören Niemandsland 91.4 FM. Wir senden direkt hier aus dem Studio an der Reina Amalia in Barcelona, im Zentrum von Barcelona. Es ist ein sehr warmer Frühlingstag. Die Temperaturen liegen schon wieder um die 30 Grad hier im Zentrum der Stadt. Wolkenloser Himmel am Horizont, leicht diesig. Wir hoffen auf Regen. Kann Gewalt gegen Sachen angesichts der dramatischen Erderwärmung gerechtfertigt sein? Gruppen wie die letzte Generation haben da keine Zweifel. Der schwedische Umweltaktivist Andreas Malm hat dazu Folgendes gesagt. Andreas Malm ist 1977 in Schweden geboren, ist Humanökologe an der Universität Lund und gilt als Vordenker der radikalen Klimabewegung. Er sagt Folgendes: Auch strafbare Aktionen seien notwendig, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Sollte die Klimabewegung den Kampf eskalieren, sollten wir mehr tun, als nur friedlich demonstrieren, höfliche Petitionen verfassen und zivilen Protest leisten und stattdessen zu Mitteln wie Sabotage und Sachbeschädigung greifen. In der Debatte der Klimabewegung über zukünftige Strategien argumentieren einige von uns für eine solche Eskalation. Das beste Argument dafür ist der objektive Zustand dieses Planeten, der sich auch im vergangenen Jahr mit gewohnter Zuverlässigkeit verschlechtert hat. Im März veröffentlichte die Internationale Energieagentur ihre Schätzungen für die Energieproduktion im Jahr 2021. Achtung! Die weltweiten CO2-Emissionen sind demnach um mehr als 2 Gigatonnen gestiegen. Trotz einer globalen Erderwärmung um 1,2 Grad, trotz 6 IPCC-Berichten, trotz 26 COP-Treffen der Vereinten Nationen, trotz unermesslichen Leids für die am stärksten betroffenen Menschen und Regionen, hat die Weltwirtschaft im Jahr 2021 den größten Anstieg von CO2-Emissionen in der Geschichte der Menschheit verzeichnet. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Entgegen den Gerüchten über ihr baldiges Ende war die Kohle der Hauptverursacher. Ihr Rauch quoll in immer größeren Mengen aus chinesischen Schornsteinen. Auch Europa und die USA verbrannten dramatisch mehr. Und jeder weiß, dass Deutschland Europas größter Kohlenverbrenner ist. Das Wachstum der Kohleemissionen scheint grenzenlos zu sein. Was Öl und Gas betrifft, erleben wir seit einem halben Jahr eine andere Entwicklung. Dank der hohen Preise, auch schon vor dem Ukraine-Krieg, haben Unternehmen wie Exxon, Total, Shell und BP erstaunliche Gewinne erzielt. Es besteht kein Zweifel daran, worauf das hinauslaufen wird. Das fossile Kapital bereitet sich auf neue Reinvestitionsrunden vor. Mehr Bohrinseln, mehr Plattformen, mehr Terminals, mehr Pipelines. Natürlich tun sie dies, um mehr Kapital anzuhäufen. Wozu sind sie denn Unternehmen? Dabei schien der Ausbruch des Krieges genauso wie der Ausbruch der Pandemie vor gut 2 Jahren eine gute Gelegenheit zu bieten, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Stattdessen haben die herrschenden Klassen die Gelegenheit genutzt, um ihre materielle Basis zu zementieren. Die britische Regierung will russisches Öl und Gas durch verstärkte Bohrungen in der Nordsee ersetzen. Die deutsche Regierung plant den Bau von Flüssiggasterminals. Die Spirale dreht sich weiter. Am 20. März erschienen auf der Webseite des Guardian 2 Schlagzeilen dicht nebeneinander, die diesen Irrsinn deutlich machen. Die eine lautet: Saudi Aramco erhöht die Ölproduktion, um die weltweite Nachfrage zu decken. Das Unternehmen erwirtschaftete 2021 einen um 124% höheren Gewinn als 2020 und bereitet sich nun auf erhebliche Neuinvestitionen vor. Zweite Schlagzeile: Hitzewellen an beiden Erdpolen alarmieren Klimawissenschaftler. Die Temperaturen in der Arktis lagen 30 Grad und in einigen Teilen der Antarktis 40 Grad Celsius über den saisonalen Durchschnittswerten. Unglaubliche Zahlen. Die Pole schmelzen mit einer von Wissenschaftlern kaum für möglich gehaltenen Geschwindigkeit, aber das fossile Kapital läuft auf Hochtouren. Die herrschenden Klassen auf diesem Planeten sind entschlossen, das, was von ihm übrig ist, so schnell wie möglich zu verbrennen. Und nichts, gar nichts hat sie bisher davon abgehalten. Sie sind vollständig und auf eine infernalische und dämonische Art und Weise außer Kontrolle. Daraus lässt sich nur eine Schlussfolgerung ziehen. Wir haben noch nicht genug getan. Wir müssen mehr versuchen. Wir brauchen keine großen Konzepte, um zu erkennen, dass jetzt nur Sabotage und Sachbeschädigung helfen. Es sind das fossile Kapital selbst und die von ihm geschaffenen Realitäten, die uns dazu bringen. Alles andere hieße, das Leben auf diesem Planeten aufzugeben. Ich verlas einen Auszug aus einem Artikel, erschienen in der Nummer 21 von dieser Woche im Spiegel. Wer den ganzen Artikel lesen will, bitte möge sich an diese Zeitung wenden. Sabotage jetzt und überall. Ein Artikel des schwedischen Umweltaktivisten Andreas Malm. Ich bin in einem Saal. Die Barcelona-Nachrichten, 2 Wochen im Niemandsland für die Zeit vom 23. Mai bis zum 6. Juni 2022. Katalonien, Olympiaort. Beim Streit zwischen Katalonien und Aragon, die 2 spanischen Autonomieregionen, ob eine gemeinsame Olympiakandidatur für die Winterspiele 2030 realisierbar ist, scheint es noch keine Einigkeit zu geben. Im Gegenteil. Bei den Verhandlungen zwischen den spanischen Olympischen Komitees und denen von Katalonien und Aragon geht es um die Verteilung der Austragungsorte verschiedener olympischer Disziplinen. Auch die Benennung der Olympiade ist ein Streitpunkt. Barcelona, der Name und die Marke, soll das Zugpferd sein, aber auch das Wort Pyrenäen, Pirineo und Zaragoza sollen erwähnt werden. Selbst die Frage nach den Orten der Eröffnungszeremonie und der Abschlussfeier ist nicht unstrittig. Barcelona und oder Zaragoza werden es sein. Auch eine Volksabstimmung über die Beteiligung der Regionen Aran und Alt Pirineo unter den 55.000 Einwohnern, die dort leben, soll im Juli durchgeführt werden. Am Wochenende kam es in Puigcerdà zu einer Protestdemo mit Tausenden von Beteiligten gegen die Olympiade. Hauptargument: Die Erfahrungen aller Olympiaden haben gezeigt, so sagen die Veranstalter, dass solche Makroereignisse den lokalen Bevölkerungen nur Nachteile und so gut wie nie Vorteile gebracht haben. Konkurrenten im Wettbewerb um die Austragungsorte sind Salt Lake City, USA, Vancouver, Kanada und Sapporo, Japan. Thema Holocaust und KZ-Gedenken. Zum 77. Jahrestag der Befreiung des KZ Maushausens in Österreich, wo tausende spanische Republikaner eingesperrt waren, viele von ihnen wurden ermordet oder kamen dort um, gab es einen Festakt zum historischen Gedenken an die Befreiung. Es waren die Gefangenen selbst, die mit einem großen Plakat am 5. Mai 1945 die ersten alliierten Truppen, Amerikaner, begrüßten. Die republikanischen Gefangenen grüßen die alliierten Truppen. Auch eine katalanische Delegation nahm an dem Festakt in Österreich teil. Waren doch zahlreiche katalanische Gefangene in Mauthausen. Tausende von ihnen ließen dort ihr Leben. Vertreter der Generalitat und auch Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Thema Aggressionen gegen LGTBI-Mitglieder in Barcelona. Eine besorgniserregende Zunahme der Aggressionen gegen Lesben, Schwule und Transsexuelle ist in den letzten Monaten in Barcelona zu verzeichnen. Das Observatorio contra l'Homofobia beklagt ein Ansteigen um 70% gegenüber dem Vorjahr und macht die rechtsradikale Partei Vox und ihre LGTB-feindliche Politik in großem Maße dafür verantwortlich. Besonders beunruhigend ist der Fall des Zeichners des Satire-Magazins El Jueves, Carles Ponsí, der seit Monaten Todesdrohungen erhält. Hunderte von Hassbotschaften gegen seine Person muss Ponsí seit einiger Zeit über sich ergehen lassen. Seine physische Präsenz auf dem diesjährigen San Jordi-Tag am Bücherstand musste der Zeichner aus Angst um seine Sicherheit absagen. Er konnte dort keine Bücher signieren. »Du wirst keine Witze mehr machen, Maricón de Mierda, scheiß Schwuler«, sagte man ihm. Ponsí erlaubte sich etliche ziemlich obszöne Witze über die katholische Kirche bzw. den christlichen Glauben zu zeichnen. Dass sich Leute darüber ärgern und aufregen, hält der Zeichner für normal. Aber dann erhielt er über sein Instagram-Profil antischwule Beleidigungen und schließlich Drohungen gegen seine körperliche Integrität. Zum Internationalen Tag gegen die LGTBI-Phobie am 17. Mai, das ist nun vorbei, gab es zahlreiche Proteste. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. seit 1998 im Äther. Kaufen rund um die Uhr. Die kommerzielle New Yorkisierung Barcelonas nimmt weiter ihren Lauf. Samstage und Sonntage in Barcelona. Die neuen Öffnungszeiten, die den Läden und Kaufhäusern in Barcelonas Tourismuszonen erlaubt, auch an Samstagen und Sonntagen zu öffnen, stößt auf unterschiedliche Reaktionen. 4 Monate bis Mitte September soll die neue Öffnungszeitenregelung nun gelten. Geschäftsinhaber erklären gegenüber der Presse, dass das erste Wochenende eine erfolgreiche Bilanz mit vielen Kunden und guten Umsätzen aufweist. Andere an erster Stelle, die Gewerkschaften, weisen auf die Verstöße gegen die Arbeitsrechtsbestimmungen der Angestellten hin. Patricia Caston von der Gewerkschaft UGT kündigte sogar an, sich aus dem Pakt über die Öffnungszeiten zurückzuziehen und gegen die Öffnungen zu mobilisieren, wenn die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht respektiert werden. Das heißt, illegale Überstunden, keine angemessene Bezahlung für Wochenendarbeit und vieles andere mehr. Und wieder gab es eine lange Museumsnacht in Barcelona. Über 100.000 Personen strömten am vergangenen Samstag, dem 14. Mai, in die 75 Museen der Stadt, die ihre Pforten bis eine Stunde nach Mitternacht geöffnet hatten und mit Sonderausstellungen und Kulturveranstaltungen die Massen anlockten. Es war das 16. Mal, dass diese Aktion stattfand. Stars unter den Museen waren dieses Jahr das MACBA-Museum mit 4.079 Besuchern, das Schloss auf dem Montjuïc, 3.553 Besucher besuchten das MNAC mit 7.831 Personen und natürlich das CCCB mit 6.852 Besucherinnen und Besuchern. Katastrophen auch hier in der Stadt. Ein Unglück, ein schweres Zugunglück ereignete sich am vergangenen Montag, dem 16. Mai, auf dem Bahnhof Sant Boi de Llobregat in Barcelona. Der Lokführer eines Passagierzuges, der Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, der katalanischen Eisenbahngesellschaft, kam dabei ums Leben. 80 Passagiere wurden verletzt, die meisten zum Glück nur leicht. Das Unglück geschah am Nachmittag, als ein Güterzug auf dem Bahnhof Sant Boi entgleiste und gegen einen Passagierzug prallte. Dabei wurde die Lokführerkabine eingequetscht. Es geschah, als der Passagierzug mit 150 Menschen an Bord gerade den Bahnhof verließ. Der Lokführer hatte keine Möglichkeit zu reagieren oder zu bremsen, denn er kam aus der Kurve und hatte keine Sicht auf den entgleisten Waggon. Der Lokführer arbeitete seit 2019 für die Ferrocarriles Catalanas. Hyperinflation. Seit dem vergangenen Montag ist der Preis für die traditionelle Bombona de Gas, die große orangene Gasflasche, um 5% gestiegen. Wieder einmal. Die 12,5 Kilo Bombona kostet jetzt 19,55 Euro, wie im BOE bekannt gegeben wird. Das ist das Boletín Oficial de Estado, das öffentliche Regierungsverkündungsblatt. Thema nachhaltiger Stadtverkehr. Die AMB, Área Metropolitana de Barcelona, rief am Montag einen Debattiertisch Mesa Metropolitana ins Leben, der im Großraum Barcelona ein weiteres Verkehrsmittel als Angebot etablieren wird. Das Motorrad-Sharing. Das heißt, Elektromotorräder werden, wie das Bicing oder das Bissing, an vielen Orten der Stadt als weiteres Fortbewegungsmittel öffentlich verfügbar sein. Chicagoisierung der Stadt. Dirty kaputt. Graffiti und Krakelgeschmiere urban. Das Rathaus von Barcelona will zur Beseitigung der hässlichen Sprayschmierereien auf den Ladenrollläden der Stadt bis zu 2000 Euro Subvention für das Austauschen der üblichen ganzflächigen Rollläden durch die sogenannten Mayas, das sind Gitterrollläden, zahlen. Außerdem kann durch die Gitter das Ladeninnere bzw. können die Schaufenster betrachtet werden. Anträge zur Subventionierung der Rollläden-Reform können bis Ende September beim Rathaus gestellt werden. Jaume Colboni, Primer Teniente de Alcalde, Stadtrat für Ökonomie, Arbeit und Finanzamt, nannte hauptsächlich zwei Gründe für die Maßnahme. Einmal, das Stadtbild in der Geschäftszone für Touristen und Kunden soll attraktiver werden. Das sieht nämlich alles sehr hässlich und schmuddelig aus. Und wie gesagt, die hässlichen Schmierereien der Spraydosen-Vandalen müssen bekämpft werden. Der Lehrer- und Schulstreik, die Proteste reißen nicht ab. Die Lehrergewerkschaften haben am Dienstag erneut zum Streik in ganz Katalonien aufgerufen. Am 17. Mai und am 2. Juni wird es zu Arbeitsniederlegungen zwischen 8 und 10 Uhr am Vormittag kommen. Dann auch am 25. Mai und am 9. Juni. Aber an diesen Tagen wird der Streik den ganzen Tag über dauern. Außerdem kündigen die Gewerkschaften einen unbefristeten Streik für den Fall an, dass das katalanische Erziehungsministerium den Forderungen der Lehrer nicht entgegenkommt. Die Forderungen sind die üblichen: bessere Bezahlung, mehr Lehrer, kleinere Klassen und natürlich weniger Stress bei der Verwaltung. Eine Umfrage, durchgeführt wie immer von dem Radiosender Cadena Ser und El Periódico de Catalunya, der Tageszeitung hier in Katalonien. Die Frage lautete: Sind Sie für das neue Abtreibungsgesetz? Sie, ja, meinten 64,5%, no, nein, 35,5%. Autohölle Barcelona. Nach dem überwältigenden Erfolg der historischen Fahrraddemo Kidi Cal Mas präsentieren jetzt verschiedene Umweltorganisationen und Nachbarschaftsvereine einen konkreten Plan zur Reduzierung des Autoverkehrs in der Stadt. Eine Art Mautgeld, konkret 4 Euro pro Tag für jedes Fahrzeug, das in der Stadt umherfährt, soll eingeführt werden. Zwei Ziele hat diese Maßnahme: einmal Reduzierung der Abgase und Verbesserung der Atemluft, sowie den Zugewinn von öffentlichen Räumen und Plätzen für Fußgänger und Anwohner. Das Rathaus von Barcelona hat versprochen, die Vorschläge zu prüfen, doch wolle man zuerst einmal die juristischen und legislativen Voraussetzungen für eine solche Maßnahme, nämlich eine Stadtmaut, schaffen. Sprühdosen-Schmierattentat, zweiter Teil. Empörung herrscht über den letzten der zahllosen Sprühdosen-Schmier- und Krakelanschläge auf Fassaden, Kunstwerke, Statuen und urbanes Mobiliar. Dieses Mal hat ein Individuum in der Nacht vom Montag, dem 16. Mai, die Fassade eines der emblematischsten Gebäude Barcelonas mit Sprayfarbe vollgeschmiert. Das Quebiures Moria des Colmados oder Lebensmittelgeschäfts in der Calle Roger de Llúria an der Ecke Valencia. Der Vandale beschmierte mit seinem Krakel das Kunstwerk, ein Gemälde auf dem Rollladen bzw. auf den Rollläden des Geschäfts. Doch dann verschmierte er auch noch die kunstvollen Holzschnitzereien des berühmten 100 Jahre alten Plakats, das vom Maler Ramon Casas gemalt worden ist. Der Besitzer ist absolut erbost und empört. Oft schon haben sie uns die Rollläden beschmiert, sagt er, aber dieses Mal haben sie alles versaut. Nun wird versucht, über die Klassifizierung der Tax genannten Krakel den Täter zu identifizieren. Niemandsland, terra de ningú, una veu lliure, un món lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Catalan Gate. Nach der als Catalan Gate titulierten, fälschlicherweise, denn es wurden nicht nur Katalanen bespitzelt, titulierten Spitzelaffäre, die dem spanischen Geheimdienst zugeschrieben wird, ist nun Kataloniens Regionalpräsident Aragonés nach Brüssel zum geflüchteten Ex-Präsidenten Puigdemont gereist, um zu beraten, wie man die Affäre politisch ausschlachten könnte. In Brüssel will man zusammen mit Mitgliedern des Europaparlaments nach einer politischen und juristischen Strategie suchen, um die Spionage anzuprangern. Wir erinnern, seit Jahren haben Geheimdienste mittels des Spionage-Apps Pegasus in Israel erfunden, die Handys von Politikern, Bürgern, Bürgerinnen und Journalisten infiziert, um sie auszuspitzeln. Musik. Für den harten Kern des katalanischen Separatismus um Puigdemont und seine Leute ergibt sich hier eine Möglichkeit, die spanische Regierung zu entzweien. Wenn es gelingt, die Independentista-Partei ERC davon zu überzeugen, die PSOE-Podemos-Koalition in Madrid nicht länger zu unterstützen. Wieder eine Umfrage, die zweite in diesem Barcelona-Nachrichtenblock. Thema Hochrüstung, durchgeführt von der Cadena Ser, dem Radiosender und El Periódico. Sind Sie damit einverstanden, dass Europa mehr Investitionen für die Verteidigung vornimmt? Sie ja, meinen 60%, no nein, 40% der Befragten. Barcelona, Stadt des reichen Tourismus. Der Erfolg des GP Grand Prix der Formel 1 hat eine Art Fieber erzeugt. Die Autorennenfans stürzen sich auf die Stadt. Eine Übernachtung in einem 4-Sterne-Hotel kostet bereits an die 1000 Euro. Zum Formel 1-Benzin in die Atmosphäre blasen kommt nun ein eher gut betuchtes Publikum, das die Preise, in welcher Höhe auch immer, pro Übernachtung gerne bezahlt. Hier ein paar Kostproben. Ein Sternezimmer 588 Euro. Die Übernachtung in einer Pension pro Zimmer 387 Euro pro Nacht. Es geht wieder los. Im Mai 2021 hatten 38% der Hotels geöffnet, mit 30% Belegung. Im Februar 2022 haben schon 75% der Hotels wieder geöffnet, mit 65% Belegung. Und jetzt, im Mai 2022, haben 92% aller Hotels geöffnet, mit 100% Belegung. Taxi gegen Uber, VTC und Co. Am Mittwoch kam es zu einem langen Autokorso-Protest im Zentrum von Barcelona. Die Taxifahrerinnen und Fahrer protestierten gegen das drohende Auslaufen des Personenbeförderungsabkommens, das den lizenzfreien Privattaxi-Unternehmen wieder die Beförderung von Personen in der Stadt erlaubt. Unter bestimmten Bedingungen. Bisher galt nach den 10 Protesten und Verhandlungen vor 4 Jahren die Formel 30:1, also ein Uber-Fahrer für 30 Taxis und die 15-Minuten-Frist, das heißt 15 Minuten vor Fahrtantritt muss bestellt werden. Die Taxi-Innungen fürchten jetzt, dass die Generalitat das Abkommen nicht erneuern wird. Der Sprecher der Taxistas, Tito Álvarez, sprach im katalanischen Parlament und bedankte sich bei allen parlamentarischen Gruppen außer bei Vox. Bei Faschisten würde man sich nicht bedanken, sagte er. 4000 Taxis, 900 laut Guardia Urbana, legten am Mittwochmittag das Zentrum von Barcelona sozusagen lahm. Verschiedene ausländische Investoren, die VTC, lauern darauf, dass das Abkommen ausläuft und sie den Personenbeförderungsmarkt kurz- und später langfristig übernehmen können. Wohnhölle Barcelona. Zu einer Häuserräumung durch die Mossos-Polizei kam es am Mittwoch, dem 18. Mai, im Stadtteil San Andreu, hier in Barcelona. Das Ehepaar, 61 und 57 Jahre alt, lebte seit 2017 in einer großen Wohnung der Stiftung Habitatge Social. Die Stiftung gab an, den Wohnraum für Familien zu benötigen. Contrabanda FM, 91.4 in Barcelona. Soziale Notlagen in Barcelona. Das Zentrum für soziale Notlagen meldet, dass die sozialen Notfälle im Großraum Barcelonas in einem Jahr um 42% gestiegen seien. Emergencias Sociales betreute allein im Jahr 2021 37.718 Personen, die auf Hilfe angewiesen waren. Unter sozialen Notlagen fallen zum Beispiel Hausbrände, Überschwemmungen oder traumatische Todesfälle. Alle 37 Stunden ereignet sich in Barcelona ein solcher Notfall und alle 3 Stunden tritt eine soziale Notlage ein. Alte Menschen, die zu Hause stürzen, zwangsgeräumte Familien und mittellose Mütter mit Babys, die auf der Straße stehen. Es geht um Menschen, die von einem auf den anderen Moment alles verlieren. Haus, Geld, Besitz, Gesundheit oft. CUESB, das Centro de Urgencias y Emergencias Sociales Barcelona, ist für diese Notfälle zuständig. Urgencias oder Urgencias auf Spanisch sind Dringlichkeiten und das sind Fälle, die Soforthilfe benötigen. Emergencias sind Notfälle. Die sind auf lange Sicht zu betreuen. Ein spektakulärer Nothilfefall war etwa im letzten Jahr der Großbrand in dem besetzten Gebäude der ehemaligen Bank, als zwei Minderjährige und ihre Eltern umkamen. CUESB war sofort vor Ort, um den Angehörigen und Betroffenen psychologische und materielle Hilfe zu leisten. Kulturstadt Barcelona. Das Sonar Musikfestival kehrt zurück und zwar im ganz großen Rahmen. Nach 1000 Tagen Dunkelheit, wie der Veranstalter offiziell erklärt, wird Sonar vom 16. bis 18. Juli 176 Musikevents und Konzerte hier in der Stadt anbieten. Unter anderem auch die Techno-Messe Creativa Sonar Plus D. Unter der Rubrik Alle gegen Colau gibt es Folgendes zu vermelden. Der Startschuss für den Kampf ums Rathaus von Barcelona ist erfolgt. Die Municipalwahlen 2023 beginnen in den Köpfen der politischen Klasse der gräflichen Hauptstadt jetzt. Und Bürgermeisterin Ada Colau hat verkündet, entgegen den Beschlüssen ihrer Partei, den früheren, dass sie zum dritten Mal als Kandidatin ihrer Partei Barcelona en Comú antreten wird. Ein interessanter Widerspruch. Die Partei erlaubt nicht mehr als zwei Kandidaturen, hat aber jetzt bei Ada Colau so gut wie einstimmig eine Ausnahme gemacht. Colau erklärte, dass sie sich stark fühle, trotz der Angriffe der Mächtigen und Superreichen gegen sie und ihre Partei als Person und ihre Politik des Rathauses weiterzumachen. Colaus engste Mitarbeiterinnen sind der Meinung, dass die Opposition, besonders ERC und PSC, die Sozialisten, schwächer als vor 4 Jahren sind. Colaus Argumente zum Weiterregieren beruhen auf ihren langfristigen Projekten, die in einer dritten Amtszeit konsolidiert werden könnten, wie Verkehrsberuhigung, Sozialwohnraum und Umweltschutz. Es gäbe, so Colau, hunderte Projekte in der Stadt, die es wert seien, weitergeführt zu werden. Der Beschluss der Partei, Colau eine dritte Amtszeit zu gewähren, beruht auf der Abstimmung der Parteivorstände. 211 Stimmen waren für Colau. Nur eine einzige Enthaltung, keine Gegenstimmen. Angriff der schwimmenden Bettenburgen auf die Bürger der Stadt. Bleiben wir bei Ada Colau. Angesichts der maßlosen Generaloffensive der Kreuzfahrtindustrie auf die Tourismushochburg Barcelona fordert Bürgermeisterin Ada Colau die Generalitat und die Zentralregierung in Madrid auf, die Kreuzfahrtlandungen in Barcelona zu beschränken. Allein zwischen Januar und Mai diesen Jahres landeten praktisch schon genauso viele Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Barcelona, nämlich 252, wie im gesamten Jahr 2019. Da waren es 265. Die Bürgermeisterin forderte in einem Interview auf dem staatlichen Fernsehsender RTVE die Regierung auf, beziehungsweise beide Regierungen auf, die maßlose Kreuzfahrtindustrie aus 2 Gründen zu beschränken. Erstens wegen der Luftverschmutzung durch die Dieselschiffsmotoren. Jedes Schiff stößt so viel Rußpartikel wie eine Kleinstadt in die Luft. Und zweitens wegen des enormen Drucks der Tourismusindustrie und der Touristenmassen auf die Anwohner, deren Wohnbezirke von Lärm, Schmutz und Kriminalität betroffen werden. Das sind alles bekannte Folgen des zügellosen Massentourismus, wie die Stadt ihn die Vorpandemiejahre erlebt hatte. 2019 kamen allein per Kreuzfahrtschiff über 3 Millionen Touristen in die Stadt. 40% von ihnen blieben aber nicht länger als 4 Stunden. Das ist kein nachhaltiges Modell für die Zukunft, so Ada Colau. Sie forderte eine Regelung wie in Palma, wo nur 3 Kreuzfahrtschiffe pro Tag anlegen dürfen und nur eins darf 5000 Passagiere übersteigen. Selbst für die Touristen sei es doch kein Vergnügen, sich in leeren Dekorationen zu bewegen, wo sie nur überall immer auf ihresgleichen treffen. Das sei nämlich die Konsequenz, wenn die Anwohner nach und nach durch die Tourismusindustrie und ihre Geschäftemacher vertrieben würden. Colau forderte einen ehrlichen und schonungslosen Dialog zum Thema. Rekordhitze in Katalonien und Barcelona, 38,5 Grad Celsius im Mai. Das sind Temperaturen, wie sie sonst nur im Juli oder August herrschen. Doch am Wochenende des 21. zum 22. Mai wurden überall ähnliche Werte gemessen. 38 Grad in Santa Coloma, 35 Grad in Vic und an anderen Orten mehr. Auch in Barcelona stieg das Thermometer auf über 35 Grad. Ein historischer Wert, der noch nie zuvor an einem Maitag gemessen wurde. Die Strände waren dementsprechend von Touristen und anderen Badefreunden und Freundinnen überwimmelt. Die Feuerwehr war wegen Waldbrandgefahr in Alarmbereitschaft versetzt. Barcelona, Hauptstadt des Straßenraubes. Pausenlos schlägt die Straßenraubmafia zu. Mit den Touristen kommen die Diebe und Räuber. Dieses Mal hat es einen Prominenten und Millionär getroffen, den deutschen Formel-1-Fahrer, Piloten Sebastian Vettel. Ein Straßendieb hat ihm vor dem Hotel aus dem Auto einen Rucksack geklaut. Vettel verfolgte den Dieb sogar mit einem geborgten Rollbrett, doch der Dieb konnte entkommen. In dem Rucksack waren persönliche Papiere und Ausweise Vettels. Das GPS-System seines EarPods-Kopfhörers wurde nach einiger Zeit ausgeschaltet. Der Raub geschah am Montag vor Vettels Hotel in der Altstadt hier in Barcelona. Und die letzte Meldung ist wieder eine Umfrage, die dritte. Es geht um das Thema Monarchie und Alltag, durchgeführt von dem Radio Cadena Ser und El Periodico. Glauben Sie, dass die spanische Monarchie eine Zukunft hat? Sie ja, meinen 44%. No, nein, 56%. Eine Mehrheit gegen die Monarchie. Nach der überraschenden Rückkehr des kleptokraten und emeritierten abgedankten Königs Juan Carlos I. aus Abu Dhabi ist die Stimmung mehrheitlich gegen die Monarchie eingestellt. Juan Carlos hat im Laufe seiner Amtszeit durch Bestechungsgelder und Kommissionen, illegalen Kommissionen, ein gigantisches Vermögen angehäuft, das Experten auf über 1 Milliarde Euro schätzen. Und dieser Mann hat weniger Steuern gezahlt, als eine Putzfrau in seinen Palästen zahlen muss. Kino im Niemandsland. Auch diese Woche wieder ein Film und Interessantes aus der Welt und der Geschichte des Kinos. Im Monat Mai haben wir ein Jubiläum gefeiert. 100 Jahre Premiere des Stummfilms Dr. Mabuse, der Spieler von Fritz Lang. Alle meine deutschen Filme und die besten meiner amerikanischen handeln vom Schicksal Fritz Lang. Vor 100 Jahren gab es also das Meisterwerk des frühen deutschen Films zum ersten Mal auf der Leinwand. Der Stummfilm Dr. Mabuse, der Spieler von Fritz Lang, der lebte von 1890 bis 1976, nach einem Roman von Norbert Jacques, der lebte von 1880 bis 1954, wurde 1922 in zwei Teilen in Berlin mit Zwischentiteln uraufgeführt. Der erfolgreiche Kriminalfilm über einen wahnsinnigen Psychoanalytiker und Schwerverbrecher während des gesellschaftlichen Chaos zu Beginn der Weimarer Republik steht am Übergang vom Expressionismus zur sogenannten neuen Sachlichkeit. Worum geht's? Dr. Mabuse, dargestellt von Rudolf Klein-Rogge, spielt mit Menschen und Menschenleben. In 13 Masken herrscht er mit Hilfe der neuesten Erkenntnisse der Psychoanalyse und krimineller Methoden in einer vergnügungssüchtigen, chaotischen Welt voller Nachtlokale, Spielhöllen, Orgien, Anarchie und Prostitution. Verfolgt von einem aufwendigen Militäraufgebot und den Geistern seiner Opfer wird er schließlich selbst wahnsinnig. Die Polizei verhaftet ihn auf einem Haufen Falschgeld. Wie wurde der Film damals aufgenommen? Zur Rezeption des Films. Das rasante Erzähltempo des Monumentalfilms sowie die Präsenz und Dichte der Geschichte blieben jahrzehntelang vorbildhaft für Regisseure. Insbesondere der Film Noir sah in Dr. Mabuse einen Vorläufer. Der Franzose Claude Chabrol, der lebte von 1930 bis 2010, drehte 1990 ein Remake, Dr. M. Niemandsland Kinowelten und jetzt kommt Bammel mit seiner Bambule auf der Leinwand. Hey Bammel, was gibt's denn? Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Herzlich willkommen zu Bambule auf der Leinwand, unserem kleinen Kinomagazin hier im Radio Niemandsland. Und ich lege auch direkt los. Ich fasse mich heute ein bisschen kürzer und ich habe einen Film für euch parat, der zwar auch in den Kinos zu sehen war und zwar seit Dezember 2021 auch immer mal wieder zu sehen ist. Aber ich habe mir den auf der Streaming-Plattform FilmIn angesehen, habe im Moment einfach wenig Zeit ins Kino zu gehen und den Film, den ich zuletzt im Kino gesehen habe, auch ein ganz toller Film, den hat Didi letzte Woche schon besprochen, The Northman, diesen Wikinger Metzelstreifen. ist ein irrer Film. Man braucht auch einen guten Magen dafür. Den braucht man auch für den Film, den ich heute für euch habe, aber aus ganz anderen Gründen. Und vor allen Dingen braucht man einen stabilen Gemütszustand und ein großes Herz. Worum geht's? Der Schauspieler Miguel Ángel Muñoz hat einen Dokumentarfilm gemacht. Der heißt Cien Días con la Tata. Der Schauspieler Miguel Ángel Muñoz ist, sage ich mal, ein Typ, der eher mit mäßigem Talent gesegnet ist. In Deutschland ist er vor allen Dingen bekannt durch die TV-Serie Dance, der Traum vom Ruhm. So spielt er so einen spanischen Tänzer. Und hier in Spanien ist er vor allen Dingen auch mit seiner Band, die da aus dieser Serie hervorgegangen ist, Upa Dance, sagen die hier, ich glaube, sie meinen Up Dance, sehr populär. In den vergangenen Jahren war auch in so Großproduktionen wie Las Borgia und diesem Horrorfilm in Trusos, heißt der, glaube ich, genau, den habe ich nicht gesehen, und die TV-Serie Ben Hur, da war auch zu sehen, ja. Also alles jetzt hier, sage ich mal, nicht so das ganz große Kino, aber man kennt ihn, auch in Deutschland. Und was wir von ihm nicht wussten, ist, dass er eine Großmutter hatte, die langsam aber sicher in einen schwierigen Stadium des Pflegezustands ist und er beschlossen hat, sich um sie zu kümmern. Das hat er schon sein ganzes Leben gemacht. Sein Leben, er meint, 4. Juli 1983 ist er geboren in Madrid. Und in diesem Film wird eben erklärt, dass er schon als Vierjähriger von seinen Eltern an die Großmutter weitergegeben wurde. Man sagt, glaube ich, La Tata auch in Spanien, wenn es die, wie sagt man, das Kindermädchen ist. Und er hat, glaube ich, seit seiner frühen Kindheit, so wird das in dem Film erklärt, total super Draht zu seiner Oma gehabt. Der ist auch nie abgebrochen. Und als er gemerkt hat, ja, jetzt ist sie schon ein bisschen älter. Ich glaube, in dem Film ist sie 97, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Jetzt ist sie schon ein bisschen älter und ich mache noch mal eine Reise mit ihr. Also, dafür nehmen wir eine Kamera mit oder ein Handy und lassen das Ganze mal als Dokumentarfilm mitlaufen. Aber dann, muss man sagen, glücklicherweise in diesem Fall, ist eben was dazwischen gekommen, was wir ja alle noch bestens im Hinterköpfchen haben, nämlich es kam die Pandemie und der Lockdown und er war plötzlich mit ihr in einer, ich meine, sie sagen 37 Quadratmeter großen Wohnung in Madrid eingeschlossen und hat das eben 100 Tage lang mit seinem Smartphone und einer Kamera dokumentiert, was unglaublich beeindruckend ist und wie gesagt sehr zu Herzen geht. Diese 100 Tage mit seiner Großmutter sind dann, wie gesagt, gefilmt, scheinbar auch mit dem Smartphone, bei Instagram teilweise online gestellt worden und hat in kürzester Zeit dort, ich glaube, über 50.000 Likes bekommen, was ihn dann dazu veranlasst hat, den Film auch in die Kinos zu bringen. Kinostart war der 29.12.2021 und wie gesagt, jetzt ist er auch online zu sehen bei Filmin und da habe ich ihn mir angeguckt, filmin.es, bekanntes Filmportal, vor allen Dingen für Arthouse-Filme. Und wer Bock hat, mal wieder einen richtig tollen Dokumentarfilm zu sehen, der einen so richtig ans Herz und an die Nieren geht, der ist bei diesem Film sehr, sehr gut aufgehoben. Miguel Ángel Muñoz, Spanien 2021 und, 2021 und der Film heißt Cien Días con la Tata. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Film ab. Jo, danke, Bammel. Und den zweiten Teil der Niemandsland-Kinowelten widme ich einem Film, den ich mir am Wochenende angesehen habe. Der Film heißt Guernica. Die Deutschen sagen auch gerne Guernica. Und zwar habe ich den Film nicht im Kino gesehen, sondern auf dem zweiten spanischen Fernsehsender La Dos. Da gibt es eine wunderbare Kinosendung, die kommt regelmäßig, einmal pro Woche sonntagsabends. Die heißt Versión Española. Der Regisseur des Films heißt Koldo Serra, über den werden wir gleich ein bisschen erzählen. Noch ein paar Worte zu Versión Española. Das ist eine Kinosendung des öffentlichen bzw. hier staatlichen Fernsehens und diese Sendung kann man nur loben. Es gibt stets einen Einführungsteil, es gibt immer Studiogäste und dann den Film und danach die Debatte bzw. die Interviewrunde mit Regisseur oder Regisseurin, Schauspielern, Schauspielerinnen und oder auch Produzenten. Die Filmexpertin Cayetana Guillem Cuervo führt durch diese Sendung Versión Española. Nun zum Film. Die Spanier haben uns gebeten, hart zuzuschlagen. Ein dreitägiger Bombenangriff durchgeführt an einem einzigen Nachmittag. Genießen Sie Ihren Flug nach Guernica. Der Film Guernica stammt aus dem Jahr 2016 und es ist bestimmt ein Wagnis, sich an diesen Stoff heranzutrauen. Ich meine die Zerstörung der Kleinstadt im Baskenland Guernica durch die Luftwaffe der Frankisten bzw. der Legion Condor. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Kritiken und Reaktionen auf Serras Guernica gewesen, nachdem er 2016 in die Kinos kam. Von Kostümdrama, oberflächliche Geschichtsklitterung bis antikommunistisches Machwerk einerseits und viel Lob, glaubwürdig und anschaulich auf der anderen Seite. Da sollte man sich besser ein eigenes Urteil bilden bei so viel Kontroverse. Zuerst einmal, Guernica ist ein romantisches Drama, das in der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs 1937 angesiedelt ist und die Liebesgeschichte zwischen dem amerikanischen Journalisten Henry, der wird dargestellt von James Darcy, und der Hauptgestalt Teresa, einer jungen Pressezensorin der Presseabteilung der Republik, gespielt von Maria Valverde. Si le dice a su periódico que estamos perdiendo la guerra o donde tenemos colocada la defensa, le cortamos. Henry Howell, del New York Herald Tribune. Quiero sacar algo del país sin que los censores lo vean. Por favor, ¿en qué clase de periodista te has convertido? La verdad es lo que decido escribir. Lo siento, señor Howell, no puedo aprobar esto. ¡Muerto! Para usted es solo una historia, para nosotros cuestión de vida o muerte. Wer nun versucht, historische Vorbilder zu erkennen, wie Ilse Kultschar und George Steer, wird ziemlich enttäuscht. Alles ist hier, bis auf die historischen Kriegsverbrechen, vom Drehbuchautoren erfunden. Ein kleiner Hauch von Casablanca und Paciente Inglés, englischer Patient, durchweht den Film. So hat man eine Idee, in welcher Kategorie sich dieser Film bewegt. Sehr dramatisch wird nun geschildert, wie die vom Faschismus bedrängte Republik auch an der Pressefront um die Definitionshoheit kämpft und keinerlei demoralisierende Berichte zulassen will. Besonders die ausländischen Journalisten werden hier kontrolliert und ihre Berichte werden natürlich zensiert. Teresa wird von ihrem Chef Vasil, einem weichen und hinterhältigen Bolschewiken, bedrängt. Doch klar, sie verknallt sich in den coolen Amerikaner, eine Art Reporterlegende, ein gut aussehender, etwas verkrachter Typ. Mit dabei ist eine ausländische Journalistin, die überall mit ihrer Leica-Kamera herumknipst und Schnappschüsse von dem Sterben an der Front schießen will, wobei sie sich und andere dabei in Gefahr bringt. Einmal muss sie sogar gerettet werden. Das ist das Panorama. Und dann nimmt das Verhängnis auf zwei Ebenen seinen Lauf. Einmal die Legion Condor bereitet auf Drängen Francos die Bombardierungen im Baskenland vor. Und Stalins langer Arm sucht in den Wirren des Spanischen Bürgerkriegs nach Trotzkisten und Verräter. Los españoles no piensan en el mañana. Muy pronto no habrá un mañana para ellos. Me pasa como usted. For you it's a story, but for us it's life and death. Teresa gerät in die Mühlen der Checker und wird verhaftet und gefoltert. Vasil ist feige und lässt sich erpressen. Am Ende ist man erleichtert, dass er sich endlich eine Kugel in den eigenen Kopf jagt, wobei er die Pistole zuerst auf den Journalisten gerichtet hatte. Aber in letzter Sekunde überlegte er sich. Teresa stirbt im Bombenhagel, im zerstörten Guernica, in den Armen ihres geliebten Henry. Großes Kino, diese Szene. Trotz aller Einwände ist Guernica ein sehenswerter Film, würde ich mal sagen. Die Bombardierungsszenen und die Inszenierung der militärischen Barbarei gegen die Zivilbevölkerung ist bewegend und sehr realistisch dargestellt. Auch kleine Einzelschicksale und Szenen, Kinder, Hausfrauen, Bauern, die zum Markt gehen, das ist alles sehr ergreifend und beschämend und traurig dargestellt. Und schließlich die Frauengestalt der Teresa, nicht vergessen, von Maria Valverde verkörpert, überzeugt absolut und tröstet über die Schwächen des Drehbuchs und der antikommunistischen, könnte man sagen, Überdimensionierung eines Nebenschauplatzes hinweg. Wenn man bedenkt, dass so gut wie keine Rebellenmilitärs der Afrika-Armee Francos gezeigt werden, ist das natürlich schon ein Wagnis, den Film einzig und allein antikommunistisch auszurichten. Aber gut. Guernica, Spanien 2016, Drama, 110 Minuten Länge. Anschauen. Estaré bien. ¡Teresa! Und das war's für heute. Ich verabschiede mich. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. In 2 Wochen geht's weiter. Bis dahin alles Gute. Besuchen Sie auch unseren Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org und niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeu.